I'd like you to turn to Acts chapter 8 this morning. Schlag bitte hin zur Apostelgeschichte 8. Continuing in our series on how to be a high impact church. Wir machen weiter mit unserer Serie über die Gemeinde, die eine starke Einwirkung macht. When we get to heaven and we look back. Wenn wir in den Himmel kommen und zurückschauen. One thing we will wish. Eine Sache werden wir uns dann wünschen. More than anything. Alles, also mehr als alles andere. That we would have had a greater impact. Dass wir irgendwie einen stärkeren Eindruck in der Welt hinterlassen hätten. And many will get there and think, wow, there's really nobody here because of me. Viele werden dorthin kommen und sagen, oh Gott, da ist eigentlich niemand hier wegen mir. I don't see any of my neighbors. Sehe keine Nachbarn hier von mir. My family, if they're here, it's not because of me. Wenn meine Familie hier ist, das ist nicht wegen mir. And we will wish that we could have went back and had a greater impact. Und wir würden uns wünschen, dass wir hätten zurückgehen können, um einen tieferen Eindruck bei ihnen zu hinterlassen. And Ephesians 4 tells us how God's plan works. Und Epheser 4 erklärt uns, wie Gottes Plan funktioniert. He gave us apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. Er hat uns Aposteln gegeben, Propheten, Evangelisten und Pastorenlehrer. To equip the saints to do the work of the ministry. Um die Heiligen auszurüsten für das Werk des Dienstes. That all of us do ministry. Dass wir alle einfach Dienst tun. I talked to Helga yesterday. Ich habe mit dem Helge gesprochen. And she wrote me an email a couple weeks ago. Sie hat mir eine E-Mail geschrieben. And she said, I'm going to a wedding. Sie sagte, ich werde da eine Hochzeit besuchen. It's my son's wedding. Es ist die Hochzeit meines Sohnes. And I want to read something. What can I read? Ich möchte dazu etwas lesen. Aber was kann ich lesen? I said, read 1 Corinthians 13. Ich habe gesagt, lies doch 1. Korinther 13. But don't just read it, say something. Aber lies es nicht nur, sag dann auch etwas dazu. Don't maybe say love suffers long. Die Liebe ist langmütig. But then say Jesus suffers long, because Jesus is love. Jesus ist langmütig, and denn er ist Liebe. Yesterday she came and she said, I did it. Ich hab's gemacht. Incredible. Ja, es war unglaublich. I was the only believer there. Ich war die einzige Gläubige dort. Like, you know, that, like a zealous believer. Mit einem echten Eifer. And I said, and she says, I said like the Apostle Paul. Ich war wie der Apostel Paul, sagte. I said exactly. You genau. Were like an apostle to these people. Sie war wie ein Apostel für diese Leute. So we speak of things in the strictest sense and in the broadest sense. Und wir sprechen von diesen Dingen im engsten Sinne und im weitesten Sinne. And we've been talking about evangelists. Und wir haben auch über Evangelisten gesprochen. And we want to continue with this theme today, evangelists. Und wir wollen heute mit diesem Thema weitermachen, Evangelisten. There are the Billy Grahams. Es gibt die Billy Grahams. And these kind of men who speak to thousands of and millions. Und diese Art von Menschen, die zu Tausenden sprechen, zu Millionen sprechen. Their whole life is to bring the gospel around the world. Ihr ganzes Leben steht darin, das Evangelium in der ganzen Welt zu verbreiten. People like Corky Davey. Leute wie Corky Davey. Who will speak here in our church in July. Der im Juli hier in der Gemeinde sprechen wird. An evangelist 40 years. Ein Evangelist seit 30 oder 40 full-time Jahren. Full time has preached to thousands and thousands. Im Vollzeitdienst, er hat zu Tausenden gesprochen. In every kind of situation in so many countries in the world. In jeder Art von Situation, in so vielen Ländern der Welt. And he'll preach to us in July. Und er wird im Juli zu uns sprechen. And then there's people like you and me. Und dann gibt es Leute, so wie du und wie ich. I'm not an evangelist. Ich bin kein Evangelist. But I do the work of one. Aber ich tue das Werk eines Evangelisten. In 2. Timothy chapter 4, verse 3. Im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3. Paul said to Timothy, Timothy, do the work of an evangelist. Paulus spricht dazu Timotheus. Timotheus, tu das Werk des Evangelisten. And each one of us is called to be an evangelist in the broadest sense of the word. Und jeder von uns ist dazu berufen, ein Evangelist zu sein, im weitesten Sinne des Wortes. When you take a shower, wenn du da dich duscht, do you wash your toes? Wäschst du da auch deine Zehen? Nimmst du da ein bisschen Seife und reißt dann auch runter zwischen die Zehen, um die zu reinigen? I used to not do it. Das habe ich früher nicht gemacht. And then I thought one day, if I don't do it, who's gonna do it? Dann habe ich mir gedacht, wenn ich das nicht machen würde, wer wird es dann machen? My wife's not going to do it. Also, meine Frau wird das my nicht für mich machen. My mother's not going to do it. Meine Mutter wird das nicht für mich my machen. My neighbor's not going to come over and mein say. Mein Nachbar wird das nicht für mich tun. You wash your toes, I'll do it for you. Wäschst du deine Zehen? They're my toes. If I don't reach down and put some soap between them, no one's going to do it. Es sind meine Zehen. Wenn ich das nicht machen werde, wird das niemand machen. It's your family. ist deine Familie. They're your neighbors. Es sind deine Nachbarn. They're your friends. Es sind deine Freunde. They're your fellow students. Es sind deine Studienkollegen. If you don't share Christ with them, who will? Wenn du ihnen nicht Christus weitergibst, wer wird das tun? Acts chapter 8 has a wonderful story. Apostelgeschichte 8, da gibt es eine wunderbare Geschichte. It's about an evangelist called Philip. Da gibt es einen Evangelisten, er heißt Philippus. And there's a lot of principles here we can glean from. Und es gibt eine ganze Menge Prinzipien, die wir uns einfach mitnehmen können. Let's start to read in verse 26. Beginnen wir mit Vers 26. Now an angel of the Lord said to Philip. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus. Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. Und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. So he started out and on his way he met an Ethiopian eunuch. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer. I want to talk about divine appointments this morning. Ich möchte heute sprechen über göttliche Verabredungen. Do you know what a divine appointment is? Wisst ihr, was eine göttliche Verabredung ist? Put it in the Google. Gebt da einfach einen in den Google. And you will get 112,000 websites or hits on it. Da gibt es 112.000 Treffer. Every church in this world believes in divine appointments. Jede Gemeinde in dieser Welt glaubt an göttliche Verabredungen. Whether it's the Pentecostals or the Baptists or the Charismatics or whoever, if you're a believer in Jesus, you realize that there are divine appointments. Ob es nun Pfingstler sind, Charismatiker, Baptisten oder was auch immer. Wenn du glaubst an Christus, dann wirst du auch an göttliche Verabredungen glauben. And they all use this term, a divine appointment. Und alle verwenden sie diesen Begriff, ein göttliches Ereignis, eine göttliche Verabredung. That God arranges a meeting between you and someone else. Das bedeutet, dass Gott einfach ein Treffen arrangiert zwischen dir und einer anderen Person. And God did it. Und Gott war derjenige, der es getan hat. And you begin to realize that God wants to do it all the time. Und du fängst an, das zu erkennen, dass Gott das eigentlich immer machen möchte. So it says in Matthew 28, as you are going into all the world, make disciples. So heißt Matthäus 28, während ihr in die Welt zieht, macht Jünger. That means everywhere we go, das heißt, überall, wo wir uns befinden, wo wir hingehen, da können wir einfach erwarten, dass wir da auch eine göttliche Verabredung antreffen. When you go to Croatia this summer for vacation, wenn ihr nach Kroatien fahrt in diesem Sommer zu den Ferien, expect a divine appointment. Erwartet dort eine göttliche Verabredung. When you get on the plane, when you're sitting in the airport, wenn ihr da vielleicht am Flughafen sitzt oder wenn ihr in das Flugzeug steigt, be looking for a divine appointment. Schaut da genau nach dieser göttlichen Verabredung. And be ready for them. Und seid für sie bereit. Bring a card with you or a track with you. Hab vielleicht eine Visitenkarte dabei oder ein Traktat. Bring a little book with you that you can give away. Oder vielleicht ein kleines Büchlein, was ihr weitergeben könnt. You can change someone's life for all of eternity. Ihr könnt das Leben einer anderen Person für die ganze Ewigkeit verändern. Now there's two problems that we face as we evangelize personally. Es gibt zwei Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir persönlich evangelisieren. The first one is that we believe the lie that it's just an overwhelming task. Das erste ist, dass wir einfach irgendwie die Lüge glauben, dass es irgendwie eine überwältigende Aufgabe wäre. It's not so overwhelming. Es ist nicht so überwältigend. Listen to these statistics. Schaut einmal diese Statistiken an. And I had them checked by Gerald Schmidt so that they're correct. Und der Gerald, der hat sie überprüft, damit sie wirklich korrekt sind. If each one of us, say 300 of us, wenn jeder von uns, sagen wir einmal, wir wären 300, if each of us wins one person to Christ in the next 20 years, wenn jeder von uns eine Person zu Christus führt in den nächsten 10 Jahren, just one, nur eine Person, we will go to heaven with 300 people, dann gehen wir in den Himmel und wir haben 300 Leute gewonnen, who will thank us for all eternity that we opened our mouth. Die ganze Ewigkeit dafür dankbar sein werden, dass wir unseren Mund geöffnet haben. 300 people. 300 Leute. Every single one of them has a name and a face. Jeder einzelne von ihnen, er hat einen Namen, er hat ein Gesicht. Every one of them is a real person. Jeder einzelne ist eine ganz echte Person. 300 people. 300 Leute. If each of us just wins one soul to Christ. Wenn jeder einzelne von uns nur eine Seele zu Christus führt in the next 20 years. In den nächsten 20 Jahren. If wenn we win someone to Christ, wir jemanden zu Christus führen, And that person wins someone to Christ. Und diese Person wiederum führt jemanden zu Christus. That will not be 600. Dann sind das nicht 600. That will be 6,000 people. Dann sind das 6,000. Will come to Christ in 20 years. Die in 20 Jahren zu Christus gelangen. Meaning they lead someone and that person leads someone and everyone leads one person to Christ in the remainder of the 20 years. Also die führen jemand zu Christus und die Person führt wieder jemand zu Christus und in den 20 Jahren führt dann jeder jemand zu Christus. This would have been an interesting condition of our salvation if Jesus had thought about this. Das wäre eine interessante Bedingung für unsere Errettung, wenn Jesus darauf dran gedacht hätte. Salvation is the gift from me. Errettung ist ein Geschenk von mir. The only way to collect it is to lead another one to me. Die einzige Möglichkeit, wie du es bekommen kannst, ist, wenn du eine weitere Person zu mir führst. That would have been interesting, huh? Das wäre interessant. But he didn't do that. Aber das hat er nicht gemacht. If I lead someone to Christ, wenn ich jemanden zu Christus führe. Now it's interesting that in the way that you are led to Christ, you realize that someone else can be led to Christ. In der Art und Weise, wie du selbst zu Christus geführt wurdest, kannst du auch erkennen, dass jemand anders zu Christus geführt werden kann. I was led to Jesus. Ich bin zu Christus geführt worden. By a complete and total stranger. Durch eine Person, die mir vollkommen fremd war. I was 18 years old in university. Ich war 18 Jahre alt, ich war an der Universität. And this person just walked right up to me. Die Person ging direkt auf mich zu and led me to Christ. Und hat mich zu Christus geführt. Do you know what happened to me? Wisst ihr, was da mit mir geschehen ist? I believe that I can do the same thing for another person. Ich glaube jetzt, dass das Gleiche für eine andere Person tun kann. I believe that I can walk up to a total stranger and lead them to Christ. Ich glaube, dass ich zu einer anderen Person hingehen kann, die mir völlig fremd ist, und dass ich sie zu Christus führen kann. Do you know why? Wisst ihr warum? Because it happened to me. Weil es ja mit mir so geschehen ist. Now watch this figure. Schaut einmal auf diese Zahlen. If each of us led two people to Christ, wenn jeder von uns nur zwei Leute zu Christus führt, dieses Jahr eine Person und nächstes Jahr eine Person, never led another person to Jesus in my whole life. Und dann nie wieder auch nur eine weitere Person zu Christus führe. But in those 2 years, I trained those two people to do the same thing. Aber in diesen 2 Jahren bilde ich dann diese beiden Personen aus, das Gleiche zu tun. Do you know how many people we would lead to Christ in 10 years? Wisst ihr, wie viele Leute wir dann zu Christus führen würden in 10 Jahren? 70,000 people. 70,000 Leute. Do you know how many people we'd lead to Christ in 20 years? Wisst ihr, wie viele dann in 20 Jahren zu Christus führen würden? 8.6 million people. 8,6 Millionen Leute. Just this little group of people. Diese kleine Gruppe von Leuten. Who only led two people to Christ in their whole life. Die nur 2 Leute in ihrem ganzen Leben zu Christus geführt haben. Do you know how many people we would lead to Christ in 34 years? Wisst ihr, wie viele Leute wir in 34 Jahren zu Christus führen würden? More people than are on this planet. Mehr Leute als hier auf diesem Planeten sind. Just a little group of us. Eine kleine Gruppe von uns. It's a lie. Es ist eine Lüge. To believe that we can't make a difference. Zu glauben, dass wir nicht den Unterschied ausmachen können. It's an absolute lie. Es ist eine absolute Lüge. I am convinced that I can make a difference. Ich bin überzeugt, dass ich einen Unterschied machen kann. And if I can win one person to Christ every year for the next 32 years. Und wenn ich eine Person zu Christus gewinne für die nächsten 32 Jahre. I've won 32 people to Christ. Dann habe ich 32 Leute zu Christus geführt und gewonnen. But if I've also taught those people, wenn ich dann aber auch diese Leute darin gelehrt the habe, simplicity and the joy of winning a soul to Christ, diese Einfachheit und diese Freude, eine Person zu Christus zu führen, we can impact this nation and this world. Dann können wir eine ganz starke Einwirkung haben in diese Nationen und auch in der ganzen Welt. Now let's go back to the text. Gehen wir weiter zu dem Text. Oh, second fear. Zweite Furcht. The second fear is that people are not going to listen to us. Die zweite Angst, die wir vielleicht haben mögen, ist, dass Leute uns nicht zuhören. And this is why I suggested 2 weeks ago. Und deshalb habe ich vor 2 Wochen diesen Vorschlag gemacht. That we go as Jesus said in Matthew 10:16. Dass wir das so machen wie in Matthäus 10 Vers 16. Go wise as a serpent and gentle as a dove. Sei weise wie die Schlange, aber ganz sanft wie die Taube. Wise and meek. It's the word meek. Weise und sanft. Through wisdom we direct people to the love of Jesus. Durch Weisheit führen wir Menschen zur Liebe Jesu? Remember this, don't correct people, but direct people. Korrigiere Leute nicht, sondern dirigiere sie vielmehr zu Jesus. And don't talk, weil spreche nicht. Listen. Hör zu. Be meek, listen. Sei sanft, hör zu. And if we listen more, much more than we talk, we will be very effective. Und wenn wir mehr zuhören, als wir selber reden, werden wir ganz, ganz effektiv sein. Now watch the story here. Schau mal diese Geschichte starting hier. With verse 27. Beginnt jetzt weiter mit Vers 27. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer. It was a divine appointment. Es war eine göttliche Verabredung. An important official in charge of all the treasury of Candace, queen of the Ethiopians. Ein Kämmerer, also Finanzminister, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier. This man had gone to Jerusalem to worship. Und er war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. And on his way home was sitting in his chariot. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen. Reading the book of Isaiah, the prophet. Und las den Propheten Jesaja. Unbelievable. Unglaublich. What do we learn here? Was lernen wir hier? Something that's extremely important. Etwas, was extrem wichtig ist. That God is working in people's lives long before we meet them. Dass Gott in den Menschen, in den Leben der Menschen wirkt, lange bevor wir sie treffen. Two things we have to guard against. Again, another two things. Es gibt zwei weitere Dinge, gegen die wir uns einfach schützen müssen. Our pride and our self-will. Unser Stolz und unser Eigenwille. Will discourage us from evangelizing. Denn die werden uns ja entmutigen, dass wir evangelisieren. Remember, the cost of discipleship is to die to your pride and your self-will. Wir haben das gesagt. Erinnert euch daran, die Kosten der Jüngerschaft sind, dass man einfach stirbt gegenüber dem Stolz und der Eigenwilligkeit. And once we begin to attempt to share our faith with people, und wenn wir dann versuchen, unseren Glauben anderen Leuten weiterzugeben, the devil sets little traps for us. Und dann baut der Teufel so kleine Fallen da ein. The trap of pride. Die Falle des Stolzes. Where we think that we are the first exposure of God to this person. Wo wir denken, dass wir der erste Moment wären, wo also Gott sich irgendwie dieser Person zeigt. Like as though the Holy Spirit was sleeping all these days and then you showed up. Als wenn der Heilige Geist all die Tage da geschlafen hätte und plötzlich kommst du. And so when we have this mentality like, wow, I'm going to be the first expression of God to this person. Und wir haben jetzt diese Mentalität, wir sind jetzt die erste Person, der erste Eindruck Gottes in dieser Person. And when you think that, und wenn du das denkst, you start to talk so much. Dann fängst du an, so viel zu reden. And then you want to say everything. Dann möchtest du alles auf einmal because sagen. You don't believe that God was working in their life before you. Denn du glaubst nicht, dass Gott bereits in ihrem Leben gearbeitet hat vor dir. And you don't believe God's going to work in their life after you. Und du glaubst auch nicht, dass Gott in ihrem Leben arbeiten wird nach dir. You're going to do everything right now. Du wirst jetzt alles da machen und zwar gleich because jetzt. It's this moment. Weil das jetzt dieser Moment because ist. It's you. Weil das bist du. You are there. Du bist jetzt da. And what we realize, und was wir erkennen in, this story, as we'll see, in dieser Geschichte, wenn wir das weiter lesen und that sehen, Philip is a very, very small part of this man's life. Dass der Philip einfach nur ein ganz, ganz kleiner Teil in dem Leben dieser Person ist. He didn't know him. Er hat ihn nicht gekannt. And he would never see him again. Und er wird ihn auch nicht wiedersehen. The person who led me to Christ, die Person, die mich zu Christus geführt didn't hat, know me. Hat mich nicht gekannt. And a few weeks later, I would never see them again. Und ein paar Wochen später werde ich sie nie wiedersehen. But there was this incredible work that God was doing in my life that led to that moment. Aber es war dieses unglaubliche Werk, was Gott in meinem Leben gewirkt hat, was dahin geführt hat zu diesem Moment. And even a greater work that God did in my life after that moment. Und noch ein viel größeres Werk, was denn Gott in meinem Leben tat nach diesem Moment. So this woman in 1976. Diese Frau 1976. Was a very very very small part of my life. War ein ganz ganz kleiner Teil in meinem Leben. But she was a very very very important part of my life. Aber gleichzeitig war sie ein ganz ganz wichtiger Teil in meinem Leben. If we can remember that. Wenn wir uns daran nur erinnern können. We are an extremely small part of the picture. Wir sind ein extrem kleiner Teil in diesem Bild. But if we listen to the Holy Spirit, aber wenn wir auf den Heiligen Geist hören, we will be an extremely important part of the picture. Dann werden wir ein extrem wichtiger Teil in diesem Bild sein. The devil wants to get us caught up in our pride. Der Teufel möchte, dass wir uns irgendwie da verfangen in unserem eigenen Stolz. We spend more time debating. Dass wir mehr Zeit damit verbringen, einfach zu debattieren. Proving that we're right. Zu beweisen und beweisen zu wollen, dass wir recht haben. Leading someone to Christ. Als dass wir jemanden zu Jesus führen. So we end up arguing and debating and so enden wir damit, dass wir irgendwie in einem Streitgespräch and we sind. Lose the whole issue. Und dann verlieren wir einfach die ganze Geschichte. And we become self-willed. Und dann werden wir eigenwillig. We start to drive the point and argue with people and start to fight. Und dann versuchen wir dann den Punkt dann durchzutreiben. Und wir fangen an zu kämpfen und zu streiten. Argue about evolution and, oh, und wir fangen an zu streiten über die Evolution und die Geschichten. And we get so pulled off und wenn wir dann so weit von dem eigentlichen Weg da abgelenkt, dass sie nie wieder einen Christen treffen and wollen. We never want to talk about Christ again. Und wir wollen nie wieder über Christus sprechen. This is a horrible, horrible experience. Und das ist eine schreckliche Erfahrung. Für alle Beteiligten. But Jesus said, be wise as a serpent and meek as a dove. Aber Jesus sagt, sei weise wie eine Schlange und sanft wie eine Taube. Now look at let's go to verse 29. Schauen wir auf Vers 29. This man is reading Isaiah, but he's reading Isaiah 53. Der Mensch liest Jesaja und er liest Jesaja 53. And he's not just reading Isaiah 53, but he's reading verses 7 and 8. Und er liest genau Verse 7 und 8. This is a miracle of God. Ein Wunder Gottes. God is working before Philip got there. Gott hat gewirkt, bevor Philippus überhaupt dorthin gekommen ist. And it's the same thing with us. Und das ist das gleiche mit uns. Now look. Schaut einmal, Vers 29. Verse 29. The Spirit told Philip. Und der Geist aber sprach zu Philippus. And the Spirit wants to tell us things also. Und der Geist möchte auch uns Dinge sagen. Go to the chariot and stay near it. Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Just be available. Sei bereit. Philip, go down to the chariot. Just kind of stand there. Geht einfach hin zu dem Wagen und irgendwie steht das ein bisschen. Just stand there. Just go down there. Geh einfach dorthin. What am I? Just go. Was soll ich da? Argue geh, with bitte. Me. Bist du mit mir? And he didn't argue with him. Hat mit ihm nicht gestritten. He just went. Er ging einfach hin. Go stand there. Okay. Stell dich einfach dazu. And as he's standing there, und während er dort so steht, then Philip ran to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach. And then he did what we said to do. Und dann tat er genau das, was wir da gesagt haben. In wisdom ask a question. Mit Weisheit stell die Frage. Do you understand what you are reading? Verstehst du auch, was du da liest? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me. Er, das heißt der Kämmerer, aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mir anleitete. Now that is the ultimate situation. Und das ist einfach die genau die Situation, die wir that haben wollen. Somebody that you're talking to would say, I don't know, can you explain it to me? Das ist also die beste Situation, die passieren kann, dass jemand, mit dem du sprichst, der sagt, kannst du mir das erklären? Even then, speak with wisdom. Aber selbst dann sprich mit Weisheit. Even then, don't talk their ears off. Selbst dann hau doch nicht ihre Ohren ab mit deinen Worten. Look what happens. Schau mal, was da geschieht. Okay, verse 32. So he invited Philip to come and sit with him in the chariot. Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. The eunuch was reading this passage of scripture. Der Eunuch, er las da die Schrift. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearers is silent, so he did not open his mouth. Und er las, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scherern. In his, Mund nicht auf. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht, sein Recht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? The eunuch asked Philip. Der Kämmerer aber antwortete. Tell me, please, who is the prophet speaking about, himself or someone else? Und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit der Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. That's why we're talking to people. Deswegen reden wir zu Leuten. I'm not there to argue evolution, creation. Wir werden nicht über Evolution irgendwie streiten. I'm there to tell people of the good news of Jesus. Ich bin da, um Leuten von der guten Nachricht im Evangelium Jesu zu erzählen. And people start to ask us questions sometimes to get off the point. Und die Leute stellen uns manchmal Fragen, um da von dem eigentlichen Punkt abzuweichen. Like, where are you from? Woher kommst du? I'm from America. Aus Amerika. Well, I was in America. Ich war auch schon mal in Amerika. And then, you know, I don't like America. Amerika mag ich nicht. You know, I don't like the politics. What do you think about Bush? And then it's just like this satanic thing over here. Und dann ist es irgendwie dieses satanische Ding, was immer weiter abweicht. 5 hours later, you're still arguing about U.S. politics. Und 5 Stunden später streitest du immer noch über amerikanische Politik. And you're thinking, I never want to talk to another person about Jesus, and they think, I don't ever want to talk to a Christian again. Und du denkst dir, ich will nie wieder mit einer anderen Person über Jesus sprechen, und die denken, ich werde nie wieder mit einem Christen sprechen. And you have to stop that stuff and say, what is the issue here? Mit diesen Dingen musst du einfach stoppen und sagen, kleinen Moment, was ist der Punkt hier? I only have a little bit of time, sir, and. Mein Herr, ich habe da nicht zu viel Zeit. Really, I would just like to ask you a question. Ich würde eigentlich Ihnen gerne eine Frage stellen. What's that? Was ist das? Where will you go if you die? Wo werden Sie hingehen, wenn Sie sterben? Now, I was in a park Friday night again. Am Freitagabend war ich wieder in einem Park. And I sent you my testimony from 2 weeks ago. Und ich habe euch ja bereits mein Zeugnis gesandt von vor 2 Wochen. Of a guy with a big, mean-looking dog. Über einen Mann mit einem bisschen böse ausschauenden Hund. And he was a dark guy. He had no hair, and he looked like a biker. Er war ein bisschen finster vom Aussehen und von der Gestalt. Er hatte keine Haare mehr. Er schaute aus wie ein Motorradfahrer. In the midnight, und mitten in der Nacht, he was on the other side of the street, and I was with Cody. Und war auf der anderen Seite der Straße und ich ging also auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Cody. And I thought, that dog can eat Cody like a piece of popcorn. Dieser Hund, der kann den Cody einfach auffressen wie ein Stück Popcorn. So I tried to go fast. Also ich versuchte möglichst schnell zu gehen. Wait a minute, just ask him a question. Und ich dachte, na kleinen Moment. Bleib doch mal stehen und frage ihn einfach eine Frage. Thought, but that kind of guy doesn't want to hear about Jesus. Oh, so ein Mann, der möchte doch nicht von Jesus hören. Does an Ethiopian eunuch want to hear about Christ? Möchte ein Äthiopier von Christus hören? He's from Ethiopia. Why would he want to? Na, der kommt ja aus Äthiopien. Warum sollte er was hören wollen? He's rich. Der ist reich. He's got a beautiful chariot. Der hat diesen schönen Wagen, diese Karosse. We don't know that. Wir wissen das nicht. So I just said, hey. Also habe ich gesagt, ha. Is that an American Stafford? Ist das ein amerikanischer Stafford? And this man said, yes, it is. Und er sagte, yes, sir. So ja. One, I thought, this is God. So I went over. Das ist Gott. Also ging ich rüber. And I was in the door so fast. Und da war ich dann so schnell bei ihm in der Tür. Now last Friday, 2 days ago, I went to the park again. Am letzten Freitag vor 2 Tagen war ich wieder im Park. And there was these people standing around where you the water for the dogs, you know, from the. Und da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die standen da an der Wasserpumpe. And all the dogs are drinking water, so I brought Cody there. Und ihre Hunde haben da von dem Wasser geleckt und ich habe auch den Cody hingebracht. And they're all talking like in dialect, and they're not like und even. Und sie reden alles so, sie sprechen Dialekt. They're not even acknowledging that I'm there. You know, just like a tree. Sehen eigentlich gar nicht, dass ich da bin. So I just kind of stand in there and I can't get in the conversation. So also ich stehe da einfach nur so, ich kann irgendwie mich da nicht so an der im Gespräch beteiligen. There was these guys playing with the soccer ball. Und dann gab's da jemand, der hat mit einem Fußball gespielt. Three guys, so I said to Cody, drei Leute. Ich habe zu Cody gesagt. Go get the ball. Yes. So hol he ran and he stole their ball. Er ist hingelaufen, er hat ihren Ball gestohlen. And they were like, hey, give me the ball back. Hey, den Ball zurück, and they were Ball laughing. Zurück. So I went over there. Also bin ich rübergegangen. But nothing happened. Aber nichts geschah. They didn't talk to me. Sie haben mit mir nicht gesprochen. They just looked at the dog and sie haben nur den Hund angeschaut. And I thought, okay. Und ich habe gedacht, okay. So we went for a little walk and then I prayed. Sind wir ein bisschen spazieren gegangen, dann habe ich aber gebetet. And I prayed out loud. Und ich habe laut gebetet. God, if there's someone in this park, wenn es sich jemanden gibt in dem Park, that you want me to talk to, mit dem du mich sprechen lassen möchtest, I'm available. Hier bin ich. Ich bin bereit. Ich bin hier. You gotta help me. Du musst mir helfen. It's just not working. You gotta help me. Funktioniert das nicht. Du musst mir helfen. So be available. Number two, ask God for help. Sei bereit. Punkt 2, bitte Gott um Hilfe. A few minutes later, one of those people from the top near the water come walking down the hill. Ein paar Minuten später kommen da die Leute von dieser Pumpe. Sie kommen diesen Hügel herab zu mir. That guy doesn't want to hear about God. Denk mir zuerst, na, der möchte vielleicht nichts von Gott hören. It's always this stupid lie. Es ist immer diese dumme Lüge. How do we know? Woher wissen wir das denn? You know, he's this good-looking, cool guy with his little daughter. Naja, dieser gut aussehende Mann da mit seiner kleinen Tochter. So I just asked the question. Also stellte ich eine Frage. I said, is that, what kind of dog is that? Und kam ich zu dem Hund und sagte, was ist das für ein said, Hund? It's a mix. Das ist ein Mischling. He said, where are you from? Woher kommst du? I said, I'm from the States. Ich bin aus den Vereinigten we Staaten. We start to talk. Wir fangen an, kommen ins Gespräch. Und ich weiß nicht, wie ich da irgendwie in diese Tür komme. Wir reden da so über Hunde. Ich komme in keine Tür, kein Fenster, ich komme da einfach nicht vor. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie da dieses Gespräch gar nicht auf Gott bringen. So I prayed and I said, also habe ich wieder gebetet. I can't find a door. There's no Gott, ich finde da irgendwie keinen Eingang hier. I'm like 25 minutes and I'm still outside. 25 Minuten und ich stehe da immer noch draußen. So I prayed and then he said something and he said this. Dann sagte er Folgendes. I asked the question. I said, how often is your dog alone? Ich fragte ihn so, wie oft ist dein Hund allein? He says about 3 hours a week. So vielleicht 3 Stunden die Woche. And then bingo. Und plötzlich bumm. I said, yeah, me too. Ja, I said, the only so. Time my dog is alone is when I'm on, is when I'm working. Bei mir ist nur so, also mein Hund ist alleine, actually, wenn ich arbeite. Only on Sundays. Eigentlich nur am Sonntag. I said, you see, I'm a pastor and I preach from the pulpit and a stage and I have to leave my dog in my office. Also ich bin ein Pastor, weißt du, und wenn ich dann predige von der Kanzel, naja, dann muss eben mein Hund irgendwo im Büro bleiben. Do you know what he said? Wisst ihr, was er gesagt hat? His next statement. Nächste Aussage von ihm. My mother got baptized 3 weeks ago. Meine Mutter hat sich taufen lassen vor 3 Wochen. I said, you believe in God? Glaubst du an Gott? He said, yeah. Ja. We start talking about God. Wir haben angefangen über Gott zu reden. And then suddenly, suddenly we got interrupted by one of those other people with the dogs, you know. Plötzlich wurden wir unterbrochen von jemand anders mit einem Hund. And suddenly the dogs are fighting and it was like the whole conversation was gone. Die Hunde haben miteinander gekämpft und irgendwie war das ganze Gespräch dann irgendwie weg. So I prayed aloud again. I said, God, habe ich dann wieder laut das Gebet ausgesprochen. If it's your will, have him start the conversation this time. Herr, wenn es dein Wille ist, dann wird er dieses Gespräch wieder fortführen. So the girl left. Das Mädchen ist weg. He looks at me and says, what were we talking about? Er schaut mich an und sagt, worüber haben wir gesprochen? And we started talking again about God. Und dann haben wir wieder angefangen, über Gott zu sprechen. And then I asked him, I said, if you die tonight, where will you go? Dann stellte ich ihm direkt diese Frage. Wenn du heute Abend sterben würdest, wo würdest du hingehen? That is a good question. Sagte mir, das ist eine gute Frage. Wow, that is a very important question. Wow, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. He says, you want my opinion? Möchtest du meine Meinung dazu haben? Absolutely. Absolut, ja. Well, I think I'll kind of be like reincarnated. I'll keep coming back and. Also yeah. Ich glaube, ich werde irgendwie reinkarniert werden. Ich werde immer wieder kommen. That's interesting. Sure. Mm-hmm. Yeah, Sehr interessant. Mm-hmm. I can see that. Yeah. Just listening and listening. Hör einfach zu. I don't want to debate reincarnation. I'm not there to debate reincarnation. Ich bin nicht dort, über die Reinkarnation zu streiten. I am there to bring that person to one point. Ich bin dort, um die Person zu einem Punkt zu bringen, that Jesus Christ died for him, dass Jesus Christus für ihn persönlich starb, weil er ihn liebt. And finally I told him that. Und schließlich habe ich ihm das gesagt. Ich habe ihm noch ein paar Dinge gesagt. Last night I got this SMS. Can I read it to you? Und gestern Abend habe ich diese SMS bekommen. Ich würde es euch gerne vorlesen. Okay, this SMS came last night. Das ist SMS von gestern Abend. Hi Robert. Hallo Robert. I wish you a very nice birthday. Ich wünsche dir einen wunderbaren Geburtstag. Have a nice day because it is your day. Hab einen schönen Tag, denn es ist dein Tag. Enjoy it. Genieße es. Peter. Peter. I said, who's this? Which Peter is this? Peter Fetzer? Is this Peter? Ich habe gedacht, was für Peter ist das? Peter Fetzer? Peter Partzer? Peter Ramsheffer? Who is this? Peter Ramsheffer? Was für Peter? So I write back. I said, thank you. I said, but Dankeschön. Which Peter is this? Was für Peter ist das? And I get this response. Und bekomme ich diese Reaktion. Rottenberg with the daughter and the crazy dog yesterday. Rottenberg mit der Tochter und diesem verrückten Hund gestern Abend. And then I get another SMS. Und bekomme ich noch ein SMS. We talked about belief and our father. Wir haben über Glauben gesprochen und unseren Vater. And our father. Unseren Vater. Do you know what's interesting and what I've learned? Wisst ihr, was interessant ist, was ich daran gelernt habe? When people start to talk, they're talking out of their mind. Wenn Leute beginnen mit dem Gespräch, sie fangen an mit dem, was sie im Gedanken haben. The longer you listen and direct them with wisdom, und je länger du ihnen zuhörst und sie dann mit Weisheit leitest, they begin to speak from their heart. Dann fangen sie an, von ihrem Herzen zu sprechen. If you're listening, you can hear what God has been doing in the person's life. Und wenn du genau zuhörst, dann kannst du genau mitverfolgen, was Gott in ihrem Leben bereits getan hat. This guy said to me, dieser Mann sagte zu mir, in the last 6 years, 3 people walked up to me who didn't know me. In den letzten 6 Jahren sind 3 Leute auf mich zugegangen, die mich gar nicht kannten. And started speaking to me about my life. Und haben angefangen, zu mir zu sprechen über mein Leben. Now I was the fourth. Nun war ich der 4. I said, maybe it's God. Vielleicht ist es Gott, sagte ich. And as we're saying goodbye, und als wir uns dann verabschiedet haben, this is going to sound strange, but I'm going to say it anyway. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich werde es trotzdem sagen. I said to God, ich sagte zu Gott, God, tell me this guy's name. Gott, sag mir den Namen von diesem Mann. So I just quieted down and ich habe ein bisschen ruhig geworden. Came to my mind. Und dann kam dieser Name Peter. And I thought, no, you're just talking about the Bible, Peter, Apostle. No, nein, that's not Peter. Du redest gerade über Petrus. Nein. Then Simon came, and I thought, no, Simon because of Peter. Come on. Get a real Austrian name. I thought, okay, Franz ein or Hans. Österreichischen Namen, Franz. His name's Franz or Hans, you know. Mein Name ist like Franz so oder I Hans. I said, what's your name? Was ist dein Name? He says, Peter. Peter. I almost fell down. Mich hat das fast umgehauen. And I thought, does God want to speak and use us so personally in people's lives? Möchte Gott, dass wir mit Menschen sprechen und uns einfach so persönlich verbinden? And I said to this guy, you know what? I knew that your name was Peter. Ich habe ihm gesagt, weißt du was? Ich habe gewusst, dass dein Name Peter ist. I had 4 names in my mind, and one of them was Peter. Ich hatte 4 Namen in meinem Gedanken, und einer davon war Peter. And I just want to close with this. Ich möchte mit Folgendem abschließen. Winning someone to Christ will be the greatest experience of our lives. Jemanden für Christus zu gewinnen, ist einfach die großartigste Erfahrung in unserem Leben. Start with a question. Wir gehen mit einer Frage. If you run into trouble, just bail out. Wenn da ein paar Probleme kommst, geh einfach raus aus der Situation. If you don't know what to say, just say, well, that was nice talking to you. I'm not really sure. And then find the answer. Und wenn du nicht sicher bist, sag, okay, das war nett mit dir zu reden. Und dann, if we don't do it, wenn wir das nicht machen, who's going to do it? Wer wird das machen? People down the street here. Die Leute hier irgendwo auf der Straße. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. If we don't do it, who will do it? Wenn wir das nicht machen, wer wird das tun? If I don't wash my feet, who's going to wash my feet? Wenn ich nicht mir meine Zehen wasche, wer wird das machen? If I don't put some soap in between the little toes, who's going to do it? Wenn ich dann nicht die Seife dazwischen mache, wer wird das machen? Let's not believe the lie. Lass uns nicht lügen glauben. That it's too big. Dass es irgendwie zu groß für uns wäre. Let's not believe the lie that it's too hard. Lass uns nicht die Lüge glauben, dass es zu hart wäre. If you just ask questions sensitively, wenn du einfach Fragen stellst, ganz einfühlsam, and you let people talk, und die Leute einfach reden lässt, and you lead them and direct them, und die, sie einfach leitest und sie führst, to the most important question they could ask themselves, zu der wichtigsten Frage, die sie sich selbst einfach stellen könnten, we will be surprised what God will do. Wir werden einfach überrascht sein, was Gott tun kann. I am absolutely convinced somehow, ich bin irgendwie absolut davon überzeugt, that I can start a new church in right up near that dog park. Dass er einfach eine neue Gemeinde beginnen kann, direkt dort, wo dieser Hundepark ist. People, another church, just another church. Einfach eine weitere Gemeinde dort, wo die Leute sind. They're meet Saturday afternoons or Saturday night or something. Sie werden sich irgendwie am Samstagabend treffen oder am Sonntagabend. We can start 15 churches in this city. Wir können 15 Gemeinden beginnen hier in der Stadt. Are we willing to share our faith? Sind wir bereit, unseren Glauben einfach weiterzugeben? Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. There are so many people in this city. Es gibt so viele Leute in der Stadt. We pray this week. Wir beten diese Woche. That you would open our eyes to a divine appointment. Dass unsere Augen dafür aufmachst, wenn diese göttliche Verabredung da ist. I pray, Lord. Ich bitte darum, Herr. What a privilege it is to lead someone to you. Was für ein Privileg ist es, jemanden zu dir hinzuführen? Maybe there's somebody here this morning and you don't know Jesus. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier und du kennst Jesus nicht. Maybe if you died today, you don't know where you would go. Vielleicht wenn du heute sterben würdest, du würdest nicht wissen, wo du hingehst. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through the sacrifice of Jesus. Durch das Opfer Jesu. Please. Bitte. Forgive me. Vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. To your goodness. deiner Güte gegenüber, to your presence, deiner Gegenwart, to your peace, deinem Frieden. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. I pray. Darum bitte ich dich. God, forgive me. Gott, vergib mir. And for us as a church, und für uns als Gemeinde, let's ask ourselves two questions. Lass uns diese beiden Fragen uns stellen. If heaven rejoices over the salvation of one person, wenn der ganze Himmel sich erfreut an der Errettung einer einzigen Person, what kind of church should we be? Was für eine Art von Gemeinde sollten wir sein? Number two. Punkt zwei. When was the last time that I shared my faith with somebody? Wann war das letzte Mal, dass ich meinen Glauben jemand anders weitergegeben habe? Let's ask God to help us. Lass uns Gott bitten, dass er uns hilft. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, we're going to be standing before you someday soon. Herr Jesus, eines Tages sehr bald, wenn wir vor dir stehen. The greatest gift we have is our salvation. Das größte Geschenk, was wir haben, ist unsere Errettung. Our greatest privilege is to share it with someone else. Und das größte Vorrecht ist es, einfach es anderen Leuten weiterzugeben. Speak to our hearts. Sprich zu unseren Herzen. Light a fire underneath us. Fache einfach ein Feuer unter uns an. Open our eyes to see an opportunity this week. Öffne unsere Augen für diese Gelegenheit von dir. A neighbor in the stairway. Ein Nachbar, vielleicht im Treppenhaus. Someone in the line at the Billa. Oder vielleicht jemand in der Schlange an der Kasse beim Billa. Someone sitting next to me at the airport. Oder jemand, der neben mir sitzt am Flughafen. A taxi driver. Ein Taxifahrer. A teacher at school or a student. Ein Lehrer in der Schule oder ein Student. Open our eyes this week. Öffne unsere Augen diese Woche. And let our church be filled with testimony. Und lass unsere Gemeinde voll von Zeugnis sein. In the coming weeks. In den kommenden Wochen. Of all the doors you opened. Von all den Türen, die du geöffnet hast. This is my birthday prayer, Lord. Das ist mein Geburtstag. Gebet und Geschenk, Vater. I pray this with all my heart. Ich bete das von ganzem Herzen. With all my soul. Mit der ganzen Seele, with all my mind, mit dem ganzen Verstand, with all my strength, mit der ganzen Kraft. Let us be a church that leads people to you. Lass uns eine Gemeinde sein, die Menschen zu dir führt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.